Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch. Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 11. Evolution, oder? Evolution. Hallo Nils. Hi Chris, vielleicht auch Evolution? Evolution, das kann natürlich sein. Hast du dein Baguette dabei und liest uns die Inhaltsangabe vor? Sehr gern. Carrie versucht durch das Hinterlassen von persönlichen Gegenständen in Bigs Wohnung Land zu nehmen. Er bringt alles wieder, aber am Ende darf sie dann doch einen Slip dalassen. Bei Miranda diagnostiziert die Gynäkologin einen trägen Eierstock und in plötzlich eintretender Torschlusspanik überlegt sie, ihre Ansprüche zu senken. Charlotte rätselt Stefan, ob er schwul ist, bis er mit ihr schläft. Auf Dauer kommt sie mit seiner ausgeprägt weiblichen Seite aber nicht zurecht. Und Samantha trifft den einen Mann wieder, der ihr das Herz gebrochen hat und lässt sich erneut das Herz brechen. Und Stanford ist wieder da. Ja. Was für eine Folge. Die war so großartig. Jede hatte wirklich ihre großartigen Momente und Geschichten. Ja. Mit wem fangen wir zuerst an? Carrie. Mit dem trägen Eierstock? Oder so. Ja, der fängt ja auch an. Das ist ja tatsächlich dann. Genau. Die Folge fängt ja an, dass Miranda bei der Gynäkologin ist und ihre Pille absetzen möchte, weil sie ja nicht mehr mit Steve zusammen ist. Und das ist ja sichtlich unangenehm. Und dann bekommt sie von der Gynäkologin gesagt, dass ihr Eierstock ein bisschen träge ist. Und somit halt nur noch 50% die Chance besteht, dass sie ein Kind kriegen kann. Und jetzt kommt sie total in Torschlusspanik und datet jeden, den sie irgendwie nur finden kann. Vor allem auch so Leute, die sie normalerweise nie gedatet hätte. Wie einen Typen, der sich die Haare verpflanzen lässt und ein totales Arschloch ist. Ja, das mit dem Haare verpflanzen fand ich gar nicht so schlimm. Aber die Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, er hat sie ja genötigt dazu, mit ihr darüber zu reden, obwohl sie eigentlich gar nicht darüber reden wollte und es auch überhaupt kein Problem ist. Das stimmt, das war ihr dann schon wieder zu unangenehm. Ja, und dann hatte sie das aber als, sie hat das ja dann als Wink genommen, um darüber zu sprechen, dass sie ja auch nicht perfekt Let's ist. Let's get real. Genau, was auch eigentlich ganz nett ist, um zu sagen, hey, du hast deine Macken, ich habe meine Macken. Ja, und daraufhin antwortet er, ja, du, es gibt vielleicht Leute, die sollten sich gar nicht vermehren. What the fuck? Ja. Das fand sie dann auch nicht sonderlich lustig. Also lustig hier auch wieder, dass das schon irgendwie alle Techniken waren vor 20 Jahren, die es jetzt auch gibt. Also so von, er erwähnt ja dann irgendwie, sie könnte ja dann ihre Eizellen auch einfrieren lassen und so, aber beziehungsweise sie sagt das, glaube ich. Aber dass er dann meint, dass das wäre alles so unnatürlich und was die Wissenschaft heute schon alles könnte und so. Und ich dachte so, ja, stimmt, das konnte sie vor 20 Jahren scheinbar schon alles. Also fand ich ganz cool. Aber es ist so ein amerikanisches Ding, dass es immer so Probleme gibt oder dass sie das halt immer so als Problem darstellen. Hier von wegen, wir greifen in die Natur ein. Und ja, dabei ist die Gesetzgebung da ja sehr viel lascher, ne? Lascher als hier. Also ja, und ich meine, außerdem hat er groß zu hupen, wenn er sich die Haare verpflanzen lässt auf die Stirn und das sah, diese Linie, diese Haarlinie sah so unnatürlich aus. Ja, total schlimm, das sah echt furchtbar aus. Normalerweise machen die das ja nicht so. Glaubst du, der Schauspieler hat sich wirklich die Haare verpflanzen lassen oder meinst du, die haben die so angemalt, dass sie ein bisschen unnatürlich aussehen? Ich gehe mal stark davon aus. Okay. Ja, total. Es sah aber auch wirklich nicht so grundsätzlich prall aus, also war aber schon ein lustiger Moment in der im Restaurant, wo sie dann halt irgendwann durchdreht und so meint, so, hallo, was ist das denn für ein Idiot? Nee, war ein super Moment, war eine schöne Miranda-Geschichte, finde ich, an für sich, wie sie diesen Joseph da so runtermacht und am Ende ist sie sich dann aber auch dann, ja, findet sie das dann alles auch nicht mehr so schlimm und dann lebt sie halt mit ihrem trägen Eierstock. Zumal sie ja eben gar nicht weiß, ob sie Kinder will, aber in dem Moment, wo einem dann gesagt wird, dass es eventuell nicht möglich ist, kommt man natürlich dann doch nochmal ins Grübeln. Das fand ich halt ganz Ja, das ist so dieses Typische, ne? Vor allem auch, wenn jetzt auch die Frauen irgendwie schwanger werden und dann darüber nachdenken, oh, jetzt werde ich Mutter. Da hat ja auch, glaube ich, mal doch, da hatten wir doch mal eine Folge mit Carrie drüber, wo sie dann ja auch plötzlich dann wie so eine wo creepige alte Tante am Spielplatz irgendwie saß. Genau, das Kinder ist die, beobachtet hat. Die Hochzeitsfolge, ich glaube, die mit dem. Ja, ich glaube ja, genau. Mit dem unsichtbaren Hundezaun. Stimmt. Ich komme nicht drüber weg. Das war so gruselig. Ja, doch, ja. Staffel 1. Ja, dann haben wir Charlotte, die einen unfassbar niedlichen Typen datet. Der ja, Koch, der Back, der hat eine super Küche, das ist alles super, alles ist perfekt. Und irgendwie wird er am Anfang schon als Charlotte schwulen Freund irgendwie vorgestellt. Ich fand das und, auch ein bisschen ungünstig gemacht. Zumal er dann ja. zu ihr sagt, er sagt ja zu ihr, danke, dass du mitgekommen bist. Mein Freund hat abgesagt und eigentlich haben wir vor Jahren schon verabredet, da zusammen hinzugehen oder so. Und für mich war das dann völlig klar, dass das halt sein Freund ist. Und ja. habe ich am Schluss, also ich meine, das ist wieder diese deutsche Begriffsverwirrung natürlich, aber am Schluss habe ich dann nochmal auf Englisch geguckt, um zu wissen, ob es wirklich Boyfriend ist und das ist tatsächlich nur sein Friend. Also okay. ist es auf Englisch wahrscheinlich ambivalenter gewesen. Ob da jetzt im Narrativ von Carrie auch gesagt wird, es sei ihr gay Friend, weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber klar, also die ganze Erwartung, die man an ihn stellt, hat man natürlich daraus, dass Carrie aus dem Off sagt, das sei ihr schwuler Freund und dann geht man halt die ganze Zeit davon aus. Ja, und ja dann ich hätte halt ihn auch so eingeschätzt, also ganz im Ernst, also so wie er rüberkam, ja, also wie ja er nun, ausgelegt wurde. Das ist ja nun, also das sollen wir ja halt auch glauben, ne? Ja, absolut, ja. Aber ja, mit also seine Bemerkung und so ist das alles sehr lustig und geht doch alles ja. sehr in die Richtung. Ja, es passt aber auch irgendwie alles irgendwie nicht so wirklich zueinander. Also ganz am Anfang, wie sie sich dann verabschieden und dieser Sting von wegen hier, er kriegt ja kein Taxi und sie ruft dann das Taxi herbei und dann meint sie dann einfach nur, ja, du musst nur ein bisschen Bein zeigen. Und antwortet er, ja, bei mir funktioniert das aber irgendwie nicht. Und dann küsst er sie und sie ist dann total, what the fuck is happening right now? Und später dann halt auch diese ganzen Anspielungen in der Küche. Und ja, dann ist sie sich aber so unsicher und ist so verwirrt, was auch so wieder so typisches Charlotte-Ding ist. Ja. Warum genießt sie das nicht ganz einfach? Nein, sie muss dann natürlich Carrie und Stanford herbeirufen und die müssen ihn erstmal kennenlernen und gucken, ist er es oder ist er nicht? Das ist auch so ein typisches 90er-Ding. Oh mein Gott. Ja. Vielleicht ist er ja schwul. Ja, ganz wichtig. Na, statt das mal zu genießen, dass er total nett zu ihr ist. Wobei er ja auch so ganz komische Momente hat, als die drei da an einem Tisch sitzen und er dann dazukommt und sie begrüßt dann oder verabschiedet, dann küsst er sie auf die Stirn und sie möchte ihn ja in den Mund küssen. Und das ist so ein, was ist das denn für ein Ding-Moment, finde ich. Ja, vielleicht ist er schüchtern in der Öffentlichkeit oder so. Es kann sein und es ist ja auch noch ganz frisch alles. Mhm. Am Ende stellt sich heraus, er ist tatsächlich hetero und er steht total auf sie. Sie haben dann Sex und man denkt so, ey, eigentlich ein total tolles Pärchen, ne? Also die passen super zusammen. Bis zu dem Moment, wo eine Maus in einem furchtbaren Klebegefängnis steckt, was ich auch total absurd finde. Und dann reißt es sich, also die Maus reißt sich da scheinbar irgendwie aus diesem Gefängnis da raus. Die hopst da, glaube ich, mit dieser Falle durch die Küche, oder? Das kann sein, ich habe da nicht so drauf geachtet. Ja, und die drehen total durch. Ja, beide. Ja, die sind sehr, wie nennt man das? Also ich will jetzt nicht feminin sagen, weil ich das immer so total albern finde, wenn man das als feminin bezeichnet. Kreischig. Ja, hysterisch. Genau, hysterisch. Und stellen sich auf den Stuhl und, oh, mach das weg, nee, mach du das weg, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sie ist natürlich dann dementsprechend, sie möchte ja ein Beschützer, jemand haben, der sie irgendwie in den Arm hält und sie vor kleinen Mäusen rettet und dann ist das im Endeffekt auch schon das Aus für die Charlotte-Beziehung zwischen den beiden. Schade eigentlich, weil ich den eigentlich ganz, ganz nett fand. War ein nettes Das war Gärchen. Wieder so ein Deus Ex Machina, wieder so ein Moment, wo eigentlich alles super ist und dann passiert aber irgendwas, damit man in der nächsten Folge wieder beim Status Quo ist. Weil der Typ, ja. Also ich meine, wie oft kommt das, ja gut, vielleicht kommt das in New York ständig vor, dass man das Mäuse hat. Jede in der Folge Wohnung. Vor. Was? Okay, das mit der Maus stimmt, aber. Ich meine, wie häufig wird das, gut, er kriegt das Taxi nicht. Wenn sie jetzt jemanden möchte in ihrem Leben, der irgendwie alles organisiert und für sie macht und so. Stimmt. Dann ja. kann es sein, dass er vielleicht wirklich nicht zu ihr passt. Aber ansonsten macht er das doch einen super Eindruck. Allein das. Ja, ist ja auch erfolgreich. Also genau das, was sie haben will. Und dass sie dann über das Kleid reden, von welchem Designer sie das hat. Das war so cool. Und dann sie unterhalten sich über das Geschirr und wo er das gekauft hat. In welchem Kaufhaus. Und Und ihr Geschmack stimmt total überein, ich meine. Ja. Okay, vielleicht müsste sie sich dann später darauf einlassen, dass er mitredet bei der Deko und so. Das kann natürlich sein, dass... Ja, ich denke nicht, dass es das Problem ist. Also scheinbar haben die wirklich den gleichen Geschmack, also sogar die... Ja, aber Charlotte mag es, glaube ich, nicht, wenn ihr jemand reinredet in die Tischdeko bei der Hochzeit oder so. Und da... Aber wenn die den gleichen Geschmack haben, ja, dann stimmt. Ist das ja nicht das Problem. Das Problem, was Charlotte ja immer hat, ist, dass sie Männer trifft, die überhaupt keinen Geschmack haben oder denen einfach komplett alles egal ist. Und das ärgert sie dann halt wiederum. Ja, aber die können dann vielleicht Taxis anhalten. Ich weiß ja auch nicht. Oder haben auch deutlich mehr Kohle. Das braucht sie ja. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist jetzt wieder böse. Naja, gehen wir mal zu Samantha. Samantha hat einen Typen, der ihr das Herz gebrochen hat, den sie wieder trifft, den Dominik. Und der Dominik ist eigentlich ein richtiges Arschloch. Und ja. Sie verknallt sich sofort wieder in ihn, obwohl sie ihn eigentlich nur vögeln möchte und wieder abschießen. Naja, ja, sie hat ja eigentlich den Plan, sich zu rächen, indem sie ihn irgendwie heiß macht und dann fallen lässt, bevor es zur Sache kommt und so. Ja, total bescheuert. Also total kindisch, total dumm. Also wenn sie es wirklich vorhatte, dann hat sie einfach an, wirklich, hätte sie das ganz am Anfang machen müssen und nicht irgendwie, nachdem sie wieder Sex mit ihm hatte und wieder mal Pläne zusammengeschmiedet hat und ach, und das wäre ja so toll, ihn doch zu behalten und ja. Naja, dann macht er Schluss und haut einfach ab und sie ist dann einfach total fertig im Bett und denkt sie so, nein, ich will dich aber verlassen. Nein, nein, ich gehe jetzt schon alleine, du brauchst mich nicht rauszuschmeißen, alles in Ordnung. So what the fuck ist so. Ist das denn schon wieder? Ja, das ja, ist für das isländische Model, dem er eigentlich gar nicht mehr zusammen sein will. Ja, genau, aber mit anderen Worten hat sie von Anfang an angelogen. Davon gehe ich, glaube ich, aus, also ja. Dass da irgendwie einfach so ein Seitensprung drin war mit ihm, mit ihr. Ja, ansonsten Carrie und Big. Oh, ja. Gott, das ist auch wieder so eine Folge. Sie bringt kleine Dinge mit. Ja, stimmt. Hinterlegt ach sie in Gott. Der Wohnung, damit sie nicht jedes Mal mit ihrer Riesentasche zu ihm muss. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem, was sie sieht, ist ganz einfach, dass sie getrennt voneinander leben und er das ganz gut findet, dass er so seinen Bereich hat, sie hat ihr Bereich und im Alltäglichen spielt sie für ihn eigentlich gar keine Rolle. Außer die sind halt zusammen und machen dann irgendetwas, aber so im Alltag kann es sein, dass ja irgendjemand dazukommt und nicht mal irgendwie erahnt, dass er mit irgendjemand zusammen ist. Es wird dann irgendwann aufgelöst, dann ist sie dann halt, nachdem sie dann gemeint hatte, okay, ich muss jetzt gehen, ich habe ja keine Sachen hier und ich muss mir ja meine Haare föhnen, weil ich habe jetzt tolle, glatte Haare, ne? Schöne Ausrede. Dann merkt sie, dass in der Schublade ein Foto von den beiden drin ist. Wo ich mir auch die Frage stelle, warum hat er ein Foto in der Schublade, wo eigentlich die Handtücher drin sind? Vielleicht sitzt er manchmal auf dem Klo und holt das dann raus und betrachtet das liebevoll oder so. Beim Kacken. Ja. Ganz. Er wird ja wohl in seiner Wohnung kacken. Stimmt, das ist auch noch so ein Thema, ne? Unglaublich, was ist das? Was ist das bitte schön für ein Thema? Die kacken Amerika. Nicht in... Das ist so. Das kann man ganz kurz unter Amerika abhandeln, glaube ich. Also das Thema ist ja, dass Carrie sich endlich so wohl fühlt, dass sie auf Klo geht. Also dass sie auch andere Dinge da lässt. Ja, gut, ausdrückt. Ja. Dass sie bei ihm aufs Klo geht und groß macht, sagt sie, glaube ich. Oh, ja, und Charlotte ist dann natürlich total schockiert. Nee, das würde sie nie machen. Und ich habe noch antwortet nie dann auch bei irgendeinem Freund. Ja, okay. Auf jeden Fall, diese ganze Diskussion zwischen den Mädels über Kacken oder nicht Kacken war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dann echt gedacht habe, Alter, was für Probleme haben wobei, wir denn wenn bitte? Ich drüber nachdenke, sind alle bei nicht Kacken. Also gut, Carrie macht es irgendwann, Miranda sagt, sie war schon mal im Urlaub und ist in der Lobby aufs Klo gegangen. Charlotte sagt, sie hat noch nie bei irgendjemandem gekackt. Und Samantha sagte, die Männer müssen so reich sein, dass die Wohnung groß genug ist, dass das Klo ganz am anderen Ende ist. Das ist eine gute und sie Lösung, ja. Auf, genau. Ich gehe in den Westflügel. Was machst du denn da? Kacken? Ach so, Schatz, viel Erfolg. Ja. Ja. Hast du denn ein Lieblingsoutfit in dieser Folge? Ja, das ist Sams schwarzes Kleid. Das ja auch wirklich angekündigt und als solches inszeniert wird, aber das ist wirklich atemberaubend. Ja, also, das stimmt, das stimmt. Ja, ich nehme dann mal ein anderes, und zwar Miranda ist relativ am Anfang, nachdem sie bei der Gynäkologin ist, sitzt sie mit den Mädels zusammen und die spricht dann halt so ein bisschen über ihren trägen Eierstock, wo alle so ein bisschen komisch reagieren. Und dann hat sie ein, ich glaube, blaues Kleid mit einem sehr, sehr schönen Ausschnitt und darüber ist so ein dunkelrotes Sakko gezogen. Das sah sehr, sehr edel und sehr schön aus und hat mit ihren Haaren super harmoniert. Fand ich total angenehm. Das ist mir gar nicht im Gedächtnis geblieben. Muss ich nochmal gucken. Ja, sie hat ja immer die Frühstückstisch-Top-Outfits irgendwie. Ja, stimmt. Also wenn sie so rumläuft, ist es ja manchmal ganz grauenhaft, aber wenn die so zum Essen zusammensitzen, hat sie oft super schöne Oberteile, finde ich auch. Das stimmt, ja. Aber es ist mir in dieser Folge nicht aufgefallen. Skandalös. Dabei fand ich das echt schön. Ich hätte alternativ halt auch Samanthas Kleid gewählt, aber das ist ja dann gut. Dann habe ich nämlich Miranda. Dein Worst Outfit. Ich hoffe, du nimmst nicht das gleiche wie ich. Natürlich, den weiterentwickelten Look von Carrie. Netzhemd über BH. Ja. Ja? What the fuck? Und dann geht sie so raus. Ey, das ist doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und sie trägt eigentlich nur Höschen und BH. Und darüber so ein Netzkleid. Du bist noch Netzkleid, nicht. Hallo. Ist es ein, ja, man sieht gar nicht, wie weit es geht. Das ist auch irgendwie gar nicht Netz. Das ist irgendwie so, das ist noch so Fischernetz mehr. So riesengroße Maschen. Ja. Sie hätte das gar nicht anziehen brauchen, um nackt zu sein. Sie hätte auch nur BH und Unterhose tragen können. Denn das, also da muss man echt sehr selbstbewusst sein, um sowas irgendwie draußen in New York, okay, New York ist eigentlich auch alles egal. Vielleicht aber, ist es auch egal. Ach, das ist so absurd. Also das ist auch wieder so ein Kleid. Das ist so ein Carrie, oh mein Gott, Kleid. Evolved, hat sie es ja selber genannt. Also müsste man nochmal auf Englisch gucken, aber ich glaube, da sie auf Deutsch sagt, ihr weiterentwickelter Look, ist es bestimmt so RuPaul-mäßig ihr Evolved Look. Ja. Interessant. Wenn es dahin geht, würde ich sagen, das ist eine Sackgasse der Evolution. Ja. Ja, auf jeden Fall echt grausam, also. Ja, dann sind wir uns ja einig. Genau. Kommen wir zu den Zitaten. Dein Lieblingszitat in dieser Folge. Mein Lieblingszitat ist Samantha, die Charlotte in dem Gespräch darüber, ob man kacken darf oder nicht, sagt, Schätzchen, so verklemmt wie du bist, lässt du es dir wohl lieber wegoperieren. Verzeihen Sie bitte. Und ich glaube, sie hat da recht. Ja, das kann allerdings. Außer man hat den ersten Kinofilm gesehen, dann weiß man, was passiert. Aber ist auch egal. Spoiler. Nein, habe ich auch noch nicht. Es sind ja nur noch wenige Staffeln, bis wir da sind. Jetzt kannst du dich ja auch noch gedulden, die paar Folgen, die da noch fehlen. Vier Staffeln? Also so 2018 oder so, wenn wir dann zum Film kommen. Ich bin ja mal gespannt, wann wir da ankommen. Ja, mein Lieblingszitat in dieser Folge ist, da sprechen die über Charlottes Freund. Da schmeißt Carrie nämlich Folgendes in den Raum. Ist er ein schwuler Heteromann? Oder ist er ein Heteroschwuler? Der schwule Heteromann war eine neue Unterart des heterosexuellen Mannes, die in Manhattan durch ständige Überfütterung mit Mode, exotischer Küche, Musiktheater und Antiquitätengeschäften entstanden war. Wollen wir hoffen, dass er ein schwuler Heteromann ist. Das bedeutet, er ist hetero, aber mit guten schwulen Eigenschaften. Wohingegen der Heteroschwule eben einfach nur ein Schwule ist, der auf Sport abfährt und keine Frauen vögelt. Ich tippe klar auf schwuler Heteromann. Wieso lädt der Charlotte sonst auf ein zweites Date ein? Es sei denn, er ist ein Heteroschwuler, der noch leugnet. Aber die Sache am Samstagabend war gar kein Date. Ich hatte sogar meine Brille auf und nicht mal gewaschene Haare. Super lustig, weil das so bescheuert ist. Also allgemein dieses Zitat von Samantha auch zum Schluss ist so unfassbar verwirrend. Ich musste das 3-4 Mal hören, um zu verstehen, was sie eigentlich meint. Und am Ende war ich auch immer noch so mit einem Fragezeichen da und dachte mir so, ah ja, okay, das ist ein interessantes Bild von schwul und hetero und schwul. Ich glaube, sie meinten ja die Unterscheidung von kulturschwul quasi und sexueller Anziehung schwul oder so. Diese Unterscheidung ist ja gar nicht so uninteressant, aber die handeln das in so einer flapsigen Art und Weise ab. Und natürlich ist er metrosexuell, oder? Ja, eigentlich, was sagen, ihnen fehlt, ist metrosexuell als Wort. Da war ja, glaube ich, noch dieser Begriff noch gar nicht neu. Genau. Oder da gab es noch nicht da. Und in der Folge fehlt das Wort wirklich, weil das ist genau das, wo danach sie gesucht haben irgendwie. Ja. Kennt alle Referenzen, kauft bei Martha Stewart ein. Ja, wobei das ist eigentlich schon ein Tick schwuler als metrosexuell, aber ein bisschen. Naja, er wohnt ja auch in Chelsea und da sind sie ja auch alle schwul. Ja, damals. Damals, weiß nicht, wahrscheinlich genau kann man sich, nee, ich glaube jetzt ist immer noch so. Immer noch? Nicht sicher. Okay. Ich glaube ja. Ich kenne nur das Village. Ja, das ist aber dann schon vorher schon gewesen. Ja. Wie dem auch sei, deine Bewertung. Also ich fand die eigentlich ziemlich großartig, die Folge. Von daher 3. Ich drei von konnte drei natürlich, Stanford. Ja, ich zumal Stanford wieder da ist. der war ja irgendwie lange weg jetzt, gefühlt. Jedenfalls. Ja, stimmt. Und wurde jetzt plötzlich wieder so reaktiviert. Ist auch interessant, diese ganze Geschichte mit ihm, ne? Dass er so selten dabei ist, aber doch immer präsent ist. Ja. Und Charlotte hat ja noch ihren besten Freund noch gar nicht kennengelernt. Den kenne ich gar nicht. Den Anthony. Den kann ich mich nicht erinnern. Okay, das wird interessant. Mhm. Auch schwul? Ja. Ah. Kommen die dann zusammen? Wer? Stanford und Anthony. Soll ich spoilern? Nein, natürlich nicht. Also, genau. Ich bin ganz gespannt. Aber das wäre eine interessante Storyline. Interessant. Mal gucken, vielleicht wärst du ja auch überrascht. Ja, vielleicht verhält sich die Serie aber auch genau so, wie ich es erwarte. Manchmal tut sie diese das hochkomplexe ja. Serie, ich weiß ja. nicht. Ja, ich bewerte gut. Die Serie auch mit 3 von 3 Stanfords und bin auch, also ich, wie gesagt, wie schon mal am Anfang gesagt, ich fand die ganzen Storylines für die ganzen Mädels einfach großartig. Stanford kommt vor, es ist total irrsinnig blöd, bescheuert und doch irgendwie wiederum lustig. Ja, also 3 von 3 Stanfords. Ja. Gut, das war Folge Nummer 11 der Staffel Nummer 2 Evolution. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.